بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, wir haben letztes Mal Uthul al-Salasa, die drei Grundlagen, durchgenommen. Und der Sheikh Rahimullah derselbe hat zwei weitere Sachen, kleine Rasail, also Broschüren oder kleine Texte geschrieben, über weitere Themen, die viel enthalten. Und wir werden heute Al-Usul al-Sitta machen, sechs Grundlagen machen, die ähneln natürlich diese Sache, aber die unterscheiden sich. Weil die drei Grundlagen, was wir vorher durchgenommen haben, Ma'rifatullah, das Wissen über Allah, Ma'rifatu al-Islam, das Wissen über den Islam mit seinen Beweisen, und Ma'rifatu al-Nabi, ja, und das, die Kenntnis über unseren Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, das sind die drei wichtigsten, fundamentalen Fragen überhaupt. Ja, das sind die Grundlagen überhaupt. Diese drei wirst du im Grab gefragt. Wenn du erfolgreich bist, dann wird dein Grab und dein Jenseits erfolgreich. Wenn du nicht erfolgreich warst, ha, und sagst, ha, la adri, im Grab, wenn du gefragt wirst, ich weiß nicht. Ich habe nur das gesagt, was die anderen gesagt haben. Ha, darauf kommen wir heute. Ich habe nur das gesagt, was andere gesagt haben. Dann wird dein Aufenthalt im Grab schwer und dein Jenseits wird noch schlimmer. Deswegen, diese drei Grundlagen, was wir durchgenommen haben, sind das A und O. Und wir werden inshallah nochmal darauf zurückkehren, detailliert, bis wir das richtig auswendig können. Die sechs Grundlagen beinhalten verschiedene Sachen. Wir werden es inshallah sehen. Und danach werden wir auch Al-Qawaid Al-Arba'a machen. Die vier Regeln in Bezug auf Aqidah werden wir machen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das erlaubt, werden wir danach Kashf al-Shubuhat machen. Das sind die Offenlegung der Scheinargumente von unseren sogenannten Muslimen oder von unseren muslimischen Geschwistern, die aber durch ihre Handlung, durch ihre Taten in Schirk reingeraten und dann uns sagen sowas wie, ja, wir beten sie nicht an, wir nehmen sie nur als Vermittler. Ja, und was kann man darauf als Antwort geben? Wie kann man gegen die Leute argumentieren? Werden wir inshallah auch alles durchnehmen. Okay, fangen wir an mit den sechs Grundlagen. Der Sheikh sagt, ich mache es wie letztes Mal, ich lese auf Arabisch vor und dann übersetzen wir inshallah. Die sechs Grundlagen. Er sagt, min a'jab al-ujab wa akbar al-ayat illahi al-ayat al-dallati ala qudrat al-malik al-ghallab ستة أصول بينه الله تعالى بيانا واحدا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلظ فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الشيخ sagt, من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة. Er sagt, von den bemerkenswerten Dingen, von den verwunderhaftesten Dingen und den gewaltigsten Zeichen, die auf die Stärke, auf die Kraft des siegreichen Königs, ja, des siegreichen Königs, ist Allah subhanahu wa ta'ala gemeint, deuten, gibt es sechs Zeichen, gibt es sechs Grundlagen. Ja. Die hat Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch klar und deutlich für die Allgemeinheit erklärt. Klar und deutlich für die Allgemeinheit erklärt und steht über alle Meinungen von jenen, die ihre Meinung dazu äußern. ثم بعد هذا غلظ فيها كثير من أذكياء. Und danach und nach und durch diese Sachen irren nur die Leute, die nicht glauben wollen. Selbst wenn es die intelligentesten der Welt sind, ja, und die klügsten Köpfe von Sohn Adam sind, ja, die gehen alle in die Irre, illa aqall al-qalil, außer die ganz, ganz wenigen. Nur die ganz wenigen verstehen die Botschaft. Ja, verstehen die Botschaft. Deswegen sage ich immer wieder, dass die Muslime und jemand, der Muslim wird, bewusster Muslim, jemand, der bewusster Muslim ist, der gehört zur Elite. Zu der auserwählten Personen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nur die Elite, nur diese ganz wenigen Leute können diese Sachen verstehen. Obwohl sie ganz einfach zu verstehen sind. Und das sehen wir jetzt gleich. Inshallah. Auf jeden Fall, Allah hat den Koran als eine Erklärung und als einen Leitfaden herabgesandt. Ja, nicht einfach so, sondern als eine Erklärung. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat den Koran uns erklärt. Es gibt nichts, was uns der Gesandte Allahs nicht erklärt hatte, was uns nicht nützen würde im Diesseits und im Jenseits. Und es gibt nichts, wovor er uns nicht gewarnt hat, im Diesseits, sodass es uns schadet, im Jenseits. Also er hat uns vor allem Schlechten gewarnt und er hat uns alles Gute gezeigt. Das Gewaltigste, was erklärt wurde im Koran, ist At-Tawhid. Ja? Ist das Allah eins zu machen. Ja? Und das Gegenteil davon, Ash-Shirk. Das sind die gewaltigsten Sachen, die erklärt wurden. Warum? Weil Tawhid das Fundament des Islams ist. Darauf ist alles aufgebaut. Ohne Tawhid, und wir haben erklärt, was Tawhid ist. Ohne Tawhid sind all deine Taten ungültig. Ungültig. Denn Tawhid ist die Grundlage der Grundlagen. Ja? Ist darauf, worauf alles aufgebaut. Also wenn du nicht mal eine Grundlage hast, ja, sagen wir, du hast so einen weichen Erdboden, ja, und du willst jetzt da drauf ein Haus bauen. Ja? Mindestens, du gehst unter, wenn es nicht zusammenbricht. Weil es zu weich ist. Deine Grundlage stimmt nicht. Deine Grundlage ist nicht hart und fest. Ja. Und das Gegenteil, Ash-Shirk vernichtet diese Grundlage. Ja, Ash-Shirk, und wir werden auch dazu ein kleines Büchlein durchnehmen, Nawaqid al-Islam, ja, die Sachen, die den Islam zerstören, unter anderem Shirk. Und das sind die gewaltigsten Sachen, die im Koran erklärt wurden. Ja. Sogar in jeder Sura wird Tawhid und Schirk erwähnt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, sogar manche sagen, wie Ibn al-Qayyim, sagen, der komplette Koran ist Tawhid, spricht über Tawhid und Schirk. Darauf kommen wir gleich, inshallah. Das Problem vieler Leute ist, wenn sie den Koran lesen, sie lesen nur noch Buchstaben, sie lesen nur noch Wörter, sie wollen schön rezitieren, sie wollen eine schöne Stimme zeigen. Ja, sie können eventuell den Koran auswendig. Aber sie vergessen, wozu der Koran herabgesandt wurde. Warum kam der Koran? Damit wir einen Wettbewerb machen, wer die schönste Stimme von uns hat. Wer am schönsten davon lesen kann. Damit wir unsere Kinder zu diesen Wettbewerben bringen. Und sagen, alle Leute, guck mal, mein Kind, der kann schön lesen. Mein Kind ist 4, 5 Jahre und der kann schon so viel auswendig. Ist das der Sinn dieser Sache? Nein. Der Koran wurde als eine Botschaft für jene, die an Allah glauben und an Tawhid glauben, herabgesandt. Und der Koran wurde als eine Warnung gebracht für jene, die Allah etwas beigesellen, die Schirk machen. Das ist sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir den Koran lesen, wie es ihm gebührt. Ja, dass wir darüber nachdenken, was wir lesen. Und wenn du sagst, ich verstehe kein Arabisch, dann lies Arabisch und schau gleich das Deutsche. Oder nimm eine Zeit für dein Arabisch lesen, weil du kriegst für das Lesen natürlich Ajr, Belohnung. Wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, für jeden Buchstaben kriegst du eine Hasana. Und eine Hasana sind 10 gute Taten. Eine Hasana sind 10 gute Taten. Er sagt, ich sage nicht, Alif, Lam, Mim ist ein Wort, ist nicht ein Buchstabe. Er sagt, Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Und nebenbei, viele Deutsche oder nicht Arabisch Verstehende, die sagen, natürlich ist doch nicht Alif, Lam, Mim ein Harf, sondern Alif ein Harf. Die sagen, ist doch klar, warum erklärt der Gesandte Allah das? Sallallahu alaihi wasallam. Im Arabischen aber, wenn du sagst Harf, kann das ein Wort sein. Ha? Wenn du sagst, ich sage ein Harf, dann sagst du, ich sage ein Wort. Ich sage zum Beispiel Haus. Ich sage Haus, Auto. Er sagt, das ist ein Harf. Das geht im Arabischen. Wenn ich sage, ich habe ein Wort gesagt, kann sein, ich habe einen Vortrag gehalten, will ich damit sagen. Ja, so ist Arabisch. Deswegen sagt der Gesandte Allahs, und sie hatten damit, sallallahu alaihi wasallam, sie hatten damit damals die beste und höchste Sprache. La aqulu lakum alif und harf. Ich sage nicht zu euch, dass alif la mim ein harf ist. Aqulu lakum alif und harf, lam und harf, mim und harf. Jede einzelne Buchstabe. Trotz dessen sollte man sich einteilen, seine Zeit für Qira'a, um das zu lesen, um den Koran zu lesen, einteilen und aber sich eine andere Zeit einteilen, um den Koran in seiner Sprache zu lesen, so dass ich es verstehe. Denn die Botschaft kannst du auch verstehen in übersetzter Sache. Natürlich, viele Sachen gehen verloren in der Übersetzung, aber die Kernbotschaft geht niemals verloren. Die Kernbotschaft geht niemals verloren und die versteht jeder. Darauf kommen wir, inshallah. Ja? Es ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Sachen verstehen. Und der Koran zu verstehen, ist nicht schwer. Und die Gelehrten sagen, es gibt zwei Arten von Lesungen, wie ich gerade gesagt habe. Ja? Eine Lesung ist, dass du den Koran liest. Und wenn du das liest, wenn du den Koran liest, dann versuchst du viel zu lesen am Tag. Ein Juz, zwei Juz, je nachdem wie du kannst. Damit du schnell beendest und viel lesen kannst, viel Hasanat bekommst. Und der zweite Qira'a, die zweite Art und Weise zu lesen, ist Littadabbur, um nachzudenken. Und da kannst du dir Zeit nehmen. Nimmst du 10 Verse, ja, nimmst du eine Seite, nimmst du eine kleine Sura, liest du sie auf Deutsch, guckst du Tafsir an, ja, liest du verschiedene Tafsir und dann denkst du darüber nach. Was sagt dir Allah subhanahu wa ta'ala da? Ja, was sind diese Worte, die mir Allah bringt? Ja, was möchte mein Schöpfer mir sagen? Derjenige, der mich erschaffen hat. Was möchte ich mir mitteilen? Denk drüber nach. Und wenn es Sachen zum Handeln gibt, so handle danach. Und das Gewaltigste, was im Koran zu handeln gibt, ist der Tawhid. Ja? Und das ist der Hauptgrund, warum der Koran gesandt wurde. Warum alle Gesandten gesandt wurden. Der Tawhid. Ja? Und das Unterlassen von Schirk, von Gottesbeigesellung. Subhanallah. Doch leider, viele, sie lesen den Koran, aber sie verstehen ihn nicht. Sie denken nicht darüber nach. Obwohl das eine der wichtigsten Sachen ist. Ja, subhanallah. Und eine wichtige Sache, weil viele sagen, ja, der Koran ist ja schwer. Wie kann ich den Koran verstehen und die Gelehrten schreiben Tafsir, Erklärungen darüber? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّبِّرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir haben den Koran leicht gemacht. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Für was? لِلذِّكْرِ. Zum Gedenken. Dass du darüber nachdenkst. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرِ. Gibt es jemanden, der darüber nachdenkt? Der Koran ist leicht. Allah sagt, der Koran ist leicht. Ha? Gucken wir uns den Koran an. Die Gelehrten sagen, der Koran ist in drei Sachen aufgeteilt. At-Tawhid, also eins, das eins macht At-Tawhid und Shirk. Ha? Alles mit Tawhid und was ihn auslöscht. Zweite sind Geschichten über die vorausgegangenen Völker. Ha? Und drittens, Al-Ahkam, die Urteile, die mit Fiqh zu tun haben. Ja? Jetzt, ich frage euch, wenn Allah sagt, betet Allah allein an, ist das schwer zu verstehen? Ja? Wenn Allah sagt, es gibt nur einen Gott, sagst du, nee, bedeutet zwei? Nee, ist klar. Also, Tawhid verstehen wir. Jetzt, wenn Allah subhanahu Geschichten erzählt, Musa a.s. ist dahin gegangen, hat so und so gemacht, hat Khidr getroffen, sind zusammengelaufen, ist es schwer zu verstehen, Geschichten? Nee, ist einfach. Also, zwei Drittel verstehen wir ohne Probleme. Wo wir vielleicht Probleme haben könnten, sind die Ahkam. Und dazu nehmen wir die Gelehrten, die uns erklären, was bedeutet es genau, wie soll ich beten, wie soll ich fasten, wie soll ich Zakat geben, wie ist das mit einer Schwangeren, wie ist das, wenn man das hat, wie ist das, wenn man krank ist und so weiter. Wenn man das nicht versteht, kann man das erklären uns das Gelehrten. Aber diese zwei Drittel, Mehrheit des Koran, versteht jeder. Subhanallah, es ist einfach zu verstehen. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِّرِ. Wir haben den Koran leicht gemacht, darüber nachzudenken und zu erwähnen, Gedanken sich zu machen. Gibt es jemanden, der darüber nachdenkt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Denken Sie denn nicht über den Koran nach? Wenn ihr das lest, wenn ihr den Koran in der Hand hält und ihr lest, denkt ihr nicht darüber nach? Lest sie einfach nur. Ja, gibt's so. Man liest, aber man versteht nicht. Wie gesagt, wenn ihr Arabisch nicht versteht, kein Problem. Aber es gibt Alhamdulillah Übersetzungen. Und wenn du sagst, ja, die ist schlecht, dann nimm eine andere. Nimm zwei, nimm drei. Lest alle gleichzeitig. Aber der Koran, die Hauptbotschaft, die Kernbotschaft, ist in jeder Sprache deutlich. zu verstehen. Und wenn man die Leute aufmerksam macht, was im Koran steht, um zu zeigen, was die Wahrheit ist, was Tawhid ist, dann sagen sie zu dir, du bist ein Erneuerer. Du kommst mit etwas Neuem. Wie kannst du sowas sagen? Ja, unsere Väter waren auf einer anderen Sache. Ja, wir haben unsere Väter auf etwas anderes gefunden. Jetzt kommst du und willst uns etwas erzählen. Du sagst, Allah sagt im Koran so und so. Du sagst zu dir, nein, so nicht zu verstehen. Ja, das ist nicht so zu verstehen. Ja, wer wie es zu verstehen? So wie mein Sheikh es verstanden hat oder wie mein Vater es mir erklärt hat. Subhanallah. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, musste sich auch viel anhören. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Fussilat, Vers 43, zu seinem Gesandten, er sagt, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Er sagt, sie sagen zu dir nur das, was sie schon auch den Gesandten vor dir gesagt haben. Inna rabbaka la dhu ma'gfiratin wa dhu iqabin alim. Sag, wisse, und wahrlich dein Herr ist allvergebend oder ist der Vergebende und der schmerzhaft Strafende. Und was haben die Leute zu dem Gesandten gesagt? Ja, wenn du zu ihm gekommen bist und gesagt hast, und er gekommen ist und zu ihm gesagt hat, er betet Allah alleine an. Was haben sie zu ihm gesagt? Was kommst du? Willst du mir was Neues erzählen jetzt? Ja, du Lügner! Den Betrüger. Ha? Die haben so gesagt. Sie haben gesagt, wir kennen sowas nicht. Noch nie haben wir was von unseren Vätern gehört. Ha? Wir hören nur das auf unsere Väter. Genau das ist es. Wenn du heute zu den Leuten gehst, selbst unter den Muslimen, sagst du, guck mal, Allah sagt im Koran so und so, bete ihn alleine an. Bete nicht das Grab an. Bete nicht den Sheikh an. Ruf nicht den an. Tu nicht den um Hilfe bitten. Ruf Allah an. Mach deine Anbetung alleine für Allah. Sagt er, das ist etwas Komisches, was du sagst. Warum lügst du? Ja, unsere Väter haben so und sowas noch nie gesagt. Jetzt kommst du und erzählst uns so etwas. Und sagst du, aber es steht im Koran, sagt er, ja, ja. Keine Sorge, liebe Geschwister. Das wurde schon zu den Gesandten gesagt. Ja? Vor unserem Gesandten. Und es wurde auch zu unserem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Taib. Die erste Grundlage. Al-Aslul Awwal. Der Sheikh sagt, Ikhlasu ad-Din lillahi ta'ala wahdah la sharika lah. Er sagt, die Aufrichtigkeit für Allah in der Religion, der einer ist und keine Partner hat. Ja, und das ist was? At-Tawhid. Wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirku billah. Und das Erklären vom Gegenteil, was Schirk zu Allah, was Gottes Beigesellung ist. Kommt inshallah noch mehr. Wir machen Teil für Teil von der ersten Grundlage. Erklären wir erstmal diesen Teil. Die Gewaltigkeit, also Al-Ikhlas, ist hier Tawhid gemeint. Ja? Und die Gewaltigkeit ist eine, die Aufrichtigkeit ist eine gewaltige Sache. Ja? Und wenn man eine Sache mit Ikhlas macht, dann impliziert sie automatisch Tawhid. Muss unbedingt Tawhid sein. Das heißt, wenn du betest, dann betest du Allah alleine an. Ja? Machst du ein Gebet Allah, für Allah alleine. Ja? Dann ist das Ikhlas. Ja? Viele verstehen Ikhlas nicht, sagen, wie soll ich Ikhlas kriegen? Ikhlas ist, wenn du all deine Taten für Allah tust, ja, mit dem Verständnis, dass Allah ein einziges und er der Anbetungswürdige ist. Ja? Deswegen machst du das. Du machst es nur für ihn. Du betest nur für ihn. Wenn es Allah nicht gäbe, ja, ich mache jetzt diese, wenn es Allah nicht gäbe, dann würden wir nicht beten, würden wir nicht fasten, dann würden wir uns diese Sachen gar nicht selber auferlegen. Ja, würden wir, das, wir machen diese Sachen nur für Allah. Und wenn wir eine Tat, sei es, egal was es ist in der Anbetung, mit Ikhlas machen, dann ist dieses Ikhlas Tawhid gemeint. Ja. Und das ist die Grundlage überhaupt in unserer Religion. Und Jeder Muslim, der eine Tat tut, ohne Ikhlas, sie hat keinen Nutzen für ihn. Wenn du eine Tat tust, ohne Ikhlas, hat es keinen Nutzen für dich. Was bedeutet Ikhlas? Tawhid. Ja? Wenn du eine Tat tust, ohne Tawhid, ohne Tauhid, dann ist sie nutzlos, ist sie wertlos. Natürlich, sprachlich gesehen kann man Ikhlas auch trennen. Wir sprechen aber hier gerade über diesen Text und über Anbetung. Deswegen ist es besser für jemanden, nicht viel zu tun und kein Ikhlas zu haben, sondern wenig zu tun und in dem wenigen, was man tut, Ikhlas zu haben, aufrichtig zu sein, Tauhid zu haben. Das ist die Sache, was die Sahaba von uns unterscheidet, liebe Geschwister. Das ist das, was sie unterscheidet. Die Sahaba, Wallahi, wenn wir die Sahaba gesehen hätten, wir hätten gesagt, guck mal, der macht voll wenig für Allah. Wir haben ein schlechtes Herz. Wir würden sagen, guck mal, der macht voll wenig. Aber der Unterschied war von ihnen, wenn sie eine Tat gemacht haben, war das hundertprozentig für Allah. Wenn wir eine Tat machen heute, können wir froh sein, wenn 10% für Allah ist. Ja, das ist der Unterschied. Wenn wir sagen, oh, ich muss so viel machen, so viel beten, so viel fassen. Guck mal, die Sahaba, wenn wir über Sahaba nachdenken, um euch ein Verständnis zu geben. Die Sahaba haben nicht 24 Stunden lang gebetet, gefastet, Koran gelesen. Sie waren ganz normale Menschen. Der Gesandte Allahs hat ihnen einmal die Woche nur Dars gegeben. Einmal die Woche. Ja, Beweis ist in Bukhari von Abdullah ibn Umar. Als er hat einmal die Woche Unterricht gemacht. Und dann kamen die Leute zu ihm und gesagt, ja, Abu Abdurrahman. Ja, Abu Abdurrahman, kannst du nicht, wir wünschen, dass du uns mehr Unterricht machst. Kannst du nicht öfters machen? Und er hat gesagt, ich wünsche es von mir aus auch, hätte nicht der Gesandte Allahs bei uns, sallallahu alaihi wasallam, einmal die Woche nur gemacht, aus Angst, dass wir es hassen, dass wir uns davon entfernen. Deswegen mache ich nur einmal die Woche sozusagen. Ja? Einmal die Woche haben sie das gemacht. Ein einziges Mal die Woche. Natürlich hat es auch Situationen gegeben, wo dann die Ayat kamen und das hat sich erklärt. Das war eine Situation, wo sich das gesammelt hat. Aber Unterricht, Mau'idah, Ermahnung, Erklärung von Hölle und Paradies. Ha? Einmal die Woche. Subhanallah. Was haben sie die anderen Tage gemacht? Sie waren ganz normale Menschen. Sie haben gearbeitet. Ha? Sie waren mit ihren Familien. Sie waren draußen. Sie waren handeln. Sie waren in den Moscheen und so weiter. Sie haben sich ganz normal verhalten. Aber der Unterschied war, dass ihre ganze Bewegung, ihre ganzen Worte und Taten, alles, was sie sagten, was sie taten, selbst ihre Gedanken, lillahi wahda, waren nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Sie haben Ikhlas gehabt in all ihren Taten. Subhanallah. Und es gibt eine Geschichte, es gibt eine Sache, die gesagt wird, Wallahu alim, ob das sahih ist, aber bei diesen Sachen ist das nicht so wichtig. Also ein Atba Tabi, also dritte Generation, will zu einem Tabi, zweite Generation, nach den Sahaba, Unterricht nehmen gehen. Und als er da also unterwegs ist, zu seinem Haus, und damals, die haben nicht so Stadt gehabt und so mit tolle Böden, Autos und so, ne? War so ein bisschen wild. Hat auch weiter draußen gewohnt. Er war auf dem Weg und auf einmal war ein Löwe hinter ihm her. Und der ist gerannt. Ja, ist natürlich, und klopft an seine Tür und sagt, mach auf, schnell, schnell. Sagt, okay, ich komme, was ist los? Macht auf und sagt, schnell, mach die Tür zu. Sagt, was ist los? Sagt, hinter mir wäre ein Löwe. Ja. Dann sagt er zu ihm, das ist der Unterschied zwischen euch und uns. Sagt er, wie? Was, ich bin noch vom Löwen weggerannt. Ja, und liebe Brüder, nicht falsch verstehen, wenn ein Löwe hinter euch her ist, dann rennt weg. Ja, nicht falsch verstehen. Aber er sagt, das ist der Unterschied zwischen euch und uns. Er sagt, unsere Taten sind wenig, aber mit Ikhlas zu Allah. Und deswegen fürchten wir nur Allah alleine. Aber ihr, das sagt er zu der dritten Generation, sagt, ihr macht viele Taten und ihr fürchtet Allah nicht alleine, deswegen habt ihr Furcht. Das sagt er, weil er nur vom Löwen abgehauen ist, subhanallah. Wie ist es mit uns heute? Ja, jede Generation wird schlimmer. Die nachkommende Generation wird immer schlimmer als die vorausgegangene. Subhanallah. Immer schlimmer. Deswegen sagt man auch, früher war es besser. Ja? Man sagt immer, früher war es besser. Stimmt auch. Ja, stimmt. Früher war es besser. War es einfacher. War es leichter. Subhanallah. Aber das ist was es ausmacht. Ikhlas. Wenn du eine Tat tust, dann mach diese Tat einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Ikhlas. Erste Grundlage. Ikhlas. Dass du Allah, wenn du eine Tat tust, Allah alleine anbetest und Schirk unterlässt. Ist doch ganz einfach, oder? Ist doch ganz einfach. Wenn du betest, betest du nur für Allah. Nicht für Hans, nicht für Dieter, nicht für Lat oder Uzza, nicht für einen Götzen, nicht für einen Scheich, nicht für einen Toten. Wenn du schlachtest, gehst du nicht bei ihrem Grab schlachten. Du machst alles nur für Allah. Ist doch einfach. Ich rede von Anbetung. Ja? Wenn du natürlich deinem Neffen ein Eis kaufst, kaufst du ihm ein Eis. Du sagst nicht, ich kaufe ein Eis für Allah. Ja? Kaufst du für deinen Neffen ein Eis. Kein Problem. Ja? Anbetung. Alles, was mit Anbetung zu tun hat, für Allah alleine. Unterlass den Schirk. Das ist eigentlich einfach, oder? Ja? Und das ist, was Ikhlas bedeutet. Den Schirk unterlassen und Allah alleine anbeten. Denn warum? Keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Das ist das Verständnis von Tawhid. Das ist das Verständnis von Ikhlas. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Kein Engel, nicht Jibril, kein Prophet, nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja? Kein Sahaba, nicht Ali, nicht Hussein, ja? Kein rechtschaffener Mann, ja? Nichts, nichts und niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbieten und all seine Taten, was in Anbetung ist, Ikhlas haben. Und diese Gewaltigkeit, ja, von Ikhlas ist zu sehen in dem Hadith, der wird Hadith al-Bitaqa genannt, der Hadith des Ausweis oder der Karte genannt. Und wir kennen alle den Hadith. Ja? Ein Mann, der kommt am jüngsten Tag. Und der ist Muslim. Ja, ganz wichtig, der ist Muslim. Er kommt am jüngsten Tag. Und dann steht er vor der Waage. Und dann werden ihn alle seine schlechten Taten in eine Waagschale gelegt. Alle schlechten Taten, alle schlechten Worte, alles, was er schlechtes gesagt, getan, gesehen, gehört, alles. Und der Mann ist am Verzweifeln. Er sagt, Khalas, ich bin tot. Ja, nein, warte, ich kann gar nicht sterben. Muss ich, mal, ich bin in der Hölle für immer und ewig. Ja, ich kann ich nicht. Und dann wird eine Karte gebracht, ja, auch für die andere Seite. Und er sagt sich, was soll diese Karte? Guck mal, wie viel da ist, was ist diese kleine Karte? Und dann befiehlt Allah diese Karte, wo La ilaha illallah draufsteht, ja, da reinzulegen. Und er schmeißt all seine schlechten Taten weg und der Mann kommt ins Paradies. Jetzt die Gelehrten sagen, das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen, dieser Mann ist neu Muslim geworden, ja, und er hatte nicht genug Zeit, um genug gute Taten zu tun. Aber La ilaha illallah hat er mit Aufrichtigkeit, vom ganzen Herzen, mit Überzeugung, ja, gesagt, daran geglaubt und es bezeugt. Ja, nicht nur gesagt. Weil viele sagen, ja, La ilaha illallah, mit Zunge sagen, reicht. Nein, reicht nicht. Reicht nicht, nur mit Zunge sagen, La ilaha illallah. Ha? Wer La ilaha illallah sagt, er muss wissen, was es bedeutet. Er muss wissen, was es heißt. Und er muss von dieser Sache überzeugt sein. Und wenn er dann sagt, La ilaha illallah, dann wird es von ihm angenommen. Dann wird es von ihm akzeptiert. Ha? Aber seitdem der Gesandte Allahs gekommen ist, ist noch eine zweite Regel. Muhammad al-Rasulullah ist auch noch wichtig dazu. Davor hattest du La ilaha illallah alleine sagen können. Aber seine Ehrung für den Gesandten Allahs, Muhammad al-Rasulullah. Aber La ilaha illallah, aufrichtig zu sagen, mit seinem ganzen Herzen, mit voller Überzeugung sagen, ha? La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, zu sagen, daran zu glauben, überzeugt davon zu sein und gewollt zu sein, Taten zu machen. Ganz wichtig, gewollt zu sein, Taten zu machen. Ja, wie zum Beispiel, ich will diese schlechte Tat unterlassen, ich will anfangen zu beten. Nicht einfach, ja, ich habe jetzt gesagt, ich bin Muslim und fertig. Nein, gewollt zu sagen, gewollt zu sein, um sich zu verbessern, um Taten zu machen, gute Taten zu machen. Das ist dann mit Aufrichtigkeit La ilaha illallah und das ist das La ilaha illallah, was dich rettet aus dem Höllenfeuer. Das ist das La ilaha illallah, was dich rettet. Nicht einfach nur La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nein, dass du weißt, La ilaha illallah, wie gewaltig das ist. Subhanallah. Dass du das mit Überzeugung sagst und nicht einfach so. Ja? Und dass du deine Taten, all deine Taten mit Aufrichtigkeit tust. Und das Gegenteil von At-Tawhid ist natürlich Al-Shirk. Ja. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Und Shirk ist nicht nur das Beigesellen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich sage, okay, neben Allah habe ich noch einen anderen Gott, den ich anbete, oder ich habe einen Vermittler. Ja? Das ist auch Shirk. Und du sagst, ich nehme einen Vermittler zu Allah, der, darauf kommen wir später. Sondern auch, wenn du sagst, ich glaube an keinen Gott, ist auch Shirk. Wenn du sagst, es gibt keinen Gott. Ja? Das ist, man kann sogar sagen, das ist mehr Schirk als das andere. Weil viele, selbst die Mushrikin von damals, ja, sie haben an Allah geglaubt, dass er der höchste Gott ist, ja, dass er der Versorger ist, der Schöpfer ist, derjenige ist, der den Regen vom Himmel bringt. Ja, aber sie haben neben ihm andere angebetet. Heutzutage ist es schlimmer geworden. Heute sagen, es ist alles aus Zufall entstanden. Alle gibt keinen Gott. Einfach so gekommen. Irgendwann kommen wir noch drauf, wie das alles entstanden ist. Ja, mal schauen, wie lange sie leben. Allahumma musta'an. Die Leute vor uns haben, die haben Jahrhunderte gelebt. Ja? 1000 Jahre haben sie gelebt. Ja? 1000 Jahre, sie haben nicht geschafft. Wir denken heute, wir leben in einer Generation, in einer Zivilisation, die keiner, die noch nie so weit entwickelt war wie früher. Subhanallah. Ich habe eine Dokumentation gesehen über einen einzigen Stock, den sie gefunden haben, der so elegant zusammengeschnürt wurde, mit einer Technik, den sie bis heute nicht schaffen, das Gleiche nachzumachen. Ein Stock zum Jagen. Ein Stock zum Jagen. Ja? Egal Fische, egal Tiere. Sie sagen, die Kante ist so spitz, so hart. Bis heute, die haben nicht geschafft, das nachzumachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, sagt in Surat al-Fajr, ein Volk, vor ihm haben wir noch, wir haben kein anderes Volk wie sie erschaffen. Über die Ad, wie gewaltig die waren. Viele sagen, dass die Ad und die Thamud, die waren sehr weit entwickelt. Die haben sehr viel gemacht, was die Völker nicht vorher und nachher machen würden. Die werden sehr weit entwickelt. Aber heutzutage, wir denken, wir sind sehr weit entwickelt. Wir sind die Einzigen, die Sachen entwickeln können. Und vorher gab es das noch nicht. Warum? Weil dieser Irrglaube eben besteht. Und weil die Geschichte nur von Siegern geschrieben wird. Es ist so. Und wenn die Muslime verlieren, dann wird ihre Geschichte einfach überschrieben. Und das goldene Zeitalter wird zu einem dunklen Zeitalter umbenannt. Khair inshallah. Auf jeden Fall, jede Ibadah ist für Allah subhanahu wa ta'ala alleine und darf nicht Schirk rein. Egal in was. Egal, ob du schwörst, egal, ob du betest, egal, ob du Hilfe rufst, Zufluchtnahme, egal was, all diese Taten müssen frei von Schirk sein. Und Schirk, ganz wichtig, Schirk, heutzutage, aber auch zu fast allen Zeiten, wo alle Gesandte gesandt wurden, sie wurden geschickt, um gegen den Schirk in der Anbetung zu kämpfen. Weil wir haben gesagt, die Leute vorher, die haben an Allah geglaubt, aber sie haben Allah etwas beigesellt. Die haben noch andere Götter neben ihnen gehabt. Aber sie haben an Allah geglaubt. Sie haben Tawhid in Ar-Rububiyya, in der Herrschaft gemacht. Wir haben gesagt, Tawhid hat drei Kategorien, somit hat auch Schirk drei Kategorien. Ar-Rububiyya in der Herrschaft. Ja, dass du sagst, Allah ist der Herrscher aller Dinge, Schöpfer aller Sachen, erstderjenige, der uns versorgt und so weiter. Ja. Das ist in der Rububiyya. In Asma wa Sifat, Namen und Eigenschaften. Ja. Selbst in diese Sache sind viele Leute früher nicht in Irre gegangen. Sie haben gewusst, Allah ist allhörend und unser Hören ist begrenzt. Allah ist allsehend, unser Sehen ist begrenzt. Selbst diese Sache haben die Völker vorher nicht gemacht. Das Einzige, worin sie eben falsch gemacht haben, war in der Uluhiyya oder in der Ibadah, in der Anbetung. Sie haben Allah in der Anbetung etwas beigesellt. Wenn sie alleine auf dem Schiff waren und das Schiff hat gewackelt auf dem Ozean, ja, dann haben sie Allah alleine angebetet. Sie haben nicht ihre Götzen gerufen, sowieso wussten, die konnten nicht helfen. Nur Allah kann helfen. Aber wenn sie auf dem Land waren, haben sie die Anbetung ihrer weitergemacht. Und das ist, warum alle Gesandte kamen. Und das ist, worum es hier geht. Schirk in der Anbetung. Tawhid in der Anbetung. Das ist, was wichtig ist. Die Anbetung. Aber die heutige Umma, der heutige Zustand ist so katastrophal. Wir machen nicht nur Schirk in Uluhiyya, wir machen Schirk in Asma wa Sifat, Namen und Eigenschaften. Und wir machen sogar Schirk in Ar-Rububiyya. Wir sagen, Allah kannte das Verborgene nicht, bis der Imam so und so es kannte und es gesagt hat. Aber was ist das? Wo kommt das her? Der Shaitan hat richtig nicht nur einen Gang, fünf Gänge zugelegt. Subhanallah. Ja. Und der Shaitan, Wallah, der Shaitan ist so. Er bringt dich zu Schirk und du machst Schirk und du machst Kufr. Und er sagt, Inni bari ummink. Ich bin frei von dir. Inni akhafullahu rabbil alamin. Inni akhafullahu rabbil alamin. Er sagt, ich fürchte Allah, den Herrn der Welten. Nicht so wie du Schirk machst. Du hast Schirk gemacht, Kufr. Ich kenne Allah. Ich kenne ihn. Ich habe halt nur nicht auf ihn gehört, als ich wollte, aber ich kenne ihn. Ich fürchte ihn. Und Wallahi, der Shaitan, der fürchtet Allah mehr als manche Muslime. Subhanallah. Guck mal diese Geschichte, liebe Geschwister. Um zu verstehen, wie schlau der Shaitan ist. Ja? Wie schlau der Shaitan ist. Und die Geschichte ist von den Israeliat, also von den jüdischen Erzählungen. Und zwar war ein Mann, man sagt ein Mönch, ja, oder ein Rabbi, Wallahu alam, ein rechtschaffener Mann, der Allah allein angebetet hat. 50 Jahre lang, 70 Jahre lang, Wallahu alam. Lange, sehr, sehr lange. Ja, der war die ganze Zeit nur in Anbetung. Der ging nur raus, wenn er was braucht und ist wieder nach Hause. Ging nicht raus und immer nur Allah, Allah, Allah anbeten. Und dann gab es drei Brüder. Und diese Brüder hatten eine Schwester. Und diese drei Brüder, sie mussten in Dschihad hinausgehen. Die mussten in Kampf für Allah subhanahu wa ta'ala rausgehen. Sie wussten, warum und wieso sie alle drei mussten. Vielleicht war das zu ihrer Zeit so, dass alle rausgehen müssen. In unserer heutigen Zeit ist das nicht so. Ja, in unserer Scharia ist nicht so, dass du deine Mutter oder deine Tochter oder deine Schwester alleine lässt und du gehst in Dschihad. Ja, und da ist niemand, der auf sie aufpassen kann. Niemand, der sich um sie kümmern kann. So geht das nicht. Ja, du musst mindestens jemanden lassen oder du musst hier selber bleiben. Das ist ganz wichtig. Aber damals, sie mussten alle drei rausgehen, um zu kämpfen. Manche Überlieferungen sagen, sie sind wegen Handel rausgegangen. Ja, aber das ist nicht richtig. Richtiger ist, dass sie zum Kampf Allahs rausgegangen sind. Und sie wollten halt gucken, wo sie ihre Schwester lassen können. Und sie haben geguckt und gesucht. Und sie haben keinen gefunden außer diesem Mann. Sie haben gesagt, guck mal, der Mann ist rechtschaffen, betet Allah subhanahu wa ta'ala alleine an und kümmert sich um niemanden, der ist nicht mal verheiratet. Ja? Der ist ein guter. Und diese Frau, diese Schwester ist jung und er ist sehr alt. Und das ist Gottes wichtig. Und da sind sie zu ihm hingegangen, haben gesagt, guck mal, wir müssen kämpfen gehen, das und das machen gehen. Wir brauchen einen Platz. Schau mal, wir machen ein Haus neben deinem in der Nähe. Ein Haus in deiner Nähe, sie bleibt da und du gehst einfach nur einkaufen für sie, ja? Bringst ihr das vor die Tür, klopfst und dann gehst du. Fertig, nur dass sie nicht verhungert, dass sie nicht bis wir zurückkommen. Und der Mann hat erst abgelehnt, gesagt, nein, ich mach das nicht. Ja? Leck mich ab, keine Zeit und so weiter. Ja, Fitna, was weiß ich. Und die haben so lange weiter darauf beharrt, bis er gesagt hat, ja okay, machen wir, kein Problem. Ja, die haben gesagt, guck mal, und der Shaitan ist gekommen. Und er sagt, guck mal, du bist doch ein rechtschaffener Mann, du fürchtest doch Allah, bist doch sowieso nur in Anbetung. Du musst doch nur ein paar Sachen kaufen, wir lassen dir ein bisschen Goldschmünzen da. Gehst du ein paar Sachen einkaufen, essen und so, lässt du vor dir und gehst du wieder. Du siehst sie nicht, du hörst sie nicht, du hast nichts mit ihr zu tun. Ja? Und der Shaitan sagt, ja guck mal, du bist ein rechtschaffener Mann, du fürchtest Allah. Der lobt ihn. Für seine Taten, guck mal, du hast 70 Jahre Allah allein angebetet und der Shaitan kommt zu ihm so. Der kommt nicht gleich, er macht Schirk. Ha? Der kommt zu ihm so. Langsam. Du bist ein, und der lobt ihn. Was für ein toller Mann, mashallah, und alle respektieren dich und so. Und dann sagt er, ja, machen wir, inshallah, kein Problem. Dann lassen sie die Schwester da und sie gehen raus. Und der Mann macht ganz normal, geht einkaufen, bringt die Sachen vor die Tür, klopft und geht. Klopfen geht. Und das immer so. Und die Frau, wenn der Mann ist, weg ist, nimmt die Sachen rein und fertig. Ja? Es geht immer so weiter. Die ganze Zeit lang. Bis der Shaitan kommt Und sag, guck mal, du bist doch rechtschaffener Mann, du bist aufrichtig, ehrlich, du betest Allah subhanahu wa ta'ala alleine an und so weiter. Ja? Und diese Frau, die ist alleine und die hat niemanden und du weißt nicht, ob sie lebt oder nicht lebt, ob sie gut geht oder nicht gut geht. Ja? Wenn du an die Tür gehst und klopfst, dann sag Assalamu alaikum. Ja? Dann sagst du ihm sogar, sag Assalamu alaikum, tu eine gute Tat. Ja? Sag Assalamu alaikum, damit du hörst, okay, die ist am Leben, ihr geht's gut. Oder vielleicht kannst du an der Stimme erkennen, sie ist zum Arzt oder krank und so weiter. Ja, als ob die Frau, wenn sie krank ist, dann nicht aus dem Haus gehen kann. Oder man das nicht merkt, dass der Korb nicht reingeholt wurde. Also steht da nicht schlau. Und geht er zu der Frau und sagt, guck mal, sag einfach nur Alaikum Salam und so, das alte Mann, der will nur gucken, ob es ihr gut geht. Und dann machen die so. Phase 2 beginnt sozusagen von Shaitan. Ja. Der kommt, kauft ein, klopft, Salam Alaikum. Sie sagt, Alaikum Salam. Okay, geht, Tür auf, nimmt. Das geht eine Weile so. Phase 3. Shaitan sagt, guck mal, frag doch immer, wie es ihr geht. Ja, vielleicht braucht sie etwas, vielleicht will sie etwas, also sie schämt sich, sie hat ihre Brüder nicht da. Ja. Und immer vergehen so ein paar Wochen oder ein paar Monate manchmal. Und die Brüder sind weg. Er sagt, wenn du klopfst, sagst, Salam alaikum, geht's dir, brauchst du etwas. So leicht gesagt. Und natürlich fängt er irgendwann an, bringt die Sachen, klopft, sagt, Salam alaikum, wie geht's dir, brauchst du was? Und die sagt, Alhamdulillah, nein, danke, mir geht's gut. Ja, ich brauche nichts. So geht das. Ja? Und der Shaitan beflüstert beide. Mann und Frau. Mann und Frau. Beflüstert. Und der Mann ist der rechtschaffenste Mann überhaupt gewesen in dieser Zeit. Ja? Und keiner war rechtschaffen, so wie er war bekannt. Subhanallah. Und der Shaitan kommt nicht gleich. Der Shaitan hat Stufen. Und so ist es auch mit Schirk. Kommt er in die vierte Phase. Sagt er, guck mal. Ist doch kein Problem. Du bist alt, sie ist jung. Bisschen wie deine Tochter, ja, wenn du sagst, wenn du an der Tür bist, guck mal, wie es ihr geht. Ja. Wart, bis die Tür aufmacht, guck mal, geht es ihr gut und so. Ja. Um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, ob es ihr gut geht, ob sie gesund ist und so weiter. Und erstmal natürlich lehnt er diesen Gedanken ab, aber der Shaitan lässt nicht locker. Und der Shaitan macht weiter und beflüstert sie auch. Und sagt, guck mal, wenn er da ist, mach gleich die Tür auf. Ja. Damit du siehst, ob es gut geht, ob alles okay ist. Ja? Und ob überhaupt der gleiche Mann immer wieder kommt. Und das ist dann die nächste Phase. Bringt Essen, er legt es an die Tür, klopft an die Tür, sie macht auf. Er sagt, Assalamu alaikum, brauchst du was? Nein, an der Tür. Sie sehen sich. Nein, alles klar. So, jetzt ist der Blick schon gefallen. Ja? Der Blick vom Mann zur Frau und der Blick von der Frau zum Mann ist schon gefallen. Und der Shaitan, der macht natürlich schön. Ja? Der verschönert rechts und links. Verschönert alles. Nächste Stufe, sagt, geh doch ein bisschen rein zu ihr sitzen. Ja? Die ist alleine, die hat niemanden, guck mal, so lange, keiner kommt sie besuchen, keiner ist da, ihre Brüder sind nicht da. Und du bist rechtschaffener Mann, du bist guter Mann und du betest Allah alleine an, du fürchtest doch Allah. Kein Problem. Geh ein bisschen rein sitzen und so. Guck mal, von was zu was. Dann kommt er, bringt Essen, kommt rein, sitzen, Salam alaikum, ein bisschen reden, ein bisschen Smalltalk, ja, Gemeinschaft, ein bisschen Gesellschaft, dann geht's dir gut, geht's dir gut? Es geht eine Weile so. Ja? Bis dann die Stufe kommt, wo er Zina macht mit ihr. Ja? Er macht Zina mit ihr, aber dann bereut er. Sagt er, was habe ich getan? A'udhu billah, mach Tauba bei Allah, subhanallah. Und dann macht er wie früher wieder. Ja? Geht kaufen, zack, und geht wieder weg. Und er hat Angst, er fürchtet jetzt vor Allah, er hat etwas Gewaltiges getan. 9 Monate später, sagt er, ja, Fulan, du bist Vater. Und er sagt, A'udhu billah, was habe ich getan? Ja? Einmal! Was habe ich getan? Ja, wenn die zurückkommen, was werden die mir tun? Die wird alles erzählen. Dann kommt der Shaitan. Sagt zu ihm, kein Problem, ich löse das für dich. Ja? Dann kommt zu ihm und sagt, guck mal, nimm einfach das Kind und geh da und da und begrab's. Dann, das Kind ist nicht da und keiner wird es wissen. Ja, in die Zukunft kommt, wird es keiner wissen. Dann geht er zu ihr, mit Gewalt nimmt das Kind, geht raus und verbergt es. Und dann, die Frau natürlich lässt nicht locker und sagt, ich werde alle Leuten das sagen, was hast du getan, wie kannst du nur, ich werde allen berichten und du werden sehen, was für ein Mann du bist und so weiter. Kommt der Schäfer und sagt, guck mal, du musst sie auch stilllegen. Ja? Nehmen sie mit zu ihrem Kind, da begrab sie auch da. Ja? Nicht lebend. Kann nicht leben. Nein, er tötet sie vorher, wenn du es gewalttätig wissen willst. Nein, er ermordet das Kind und er ermordet die Frau. Ja? Begrabt sie. Und der Shaitan sagt, kein Problem, wenn die Brüder kommen, sagst du, die ist halt gestorben, ich habe sie begraben. Ja? Und sagt, guter Plan. Ja? Macht so. Und er begräbt sie und ein paar Tage später kommen die Brüder zurück. Ja? Und die wollen natürlich zu ihrer Schwester, haben sie vermisst. Und gehen hin, finden niemanden, gehen zum Mönch und sagen, hey, wo ist unsere Schwester? Er sagt, ja, Qadarullah, ist gestorben und so, passiert halt. Und dann die machen halt eine Gedenkfeier und so, sind traurig darüber. In der Nacht kommt der Shaitan zu ihnen im Traum. Und sagt er, nein, guck mal, der Mann, wo er gesagt hat, der ist rechtschaffen, im Traum. Der Mann, der ist rechtschaffen, wo er gesagt hat, der ist rechtschaffend. Der kommt, der hat so und so gemacht und er zeigt ihnen alles im Traum. Er sagt, der hat so mit dir gemacht, der hat mit dir, und dann hat er Kind genommen, hat dann sie getötet und Kind getötet und so weiter und dies. Und er sagt noch, da und da begraben. Zeigt noch, wo wir begraben sind. Und alle drei Brüder träumen diesen Traum. Als einer von ihnen ist ein bisschen nervös am nächsten Morgen, sagt, und die sagen zu ihm, was ist los? Sagt er, irgendwas, ich habe heute irgendwas Komisches geträumt. Sagt er, was hast du geträumt? Sagt er, ja, so und so, so und so, erzählt ihn. Sagt er, Wallahi, wir haben dasselbe geträumt. Ja? Er kommt, lasst uns gucken. Dann gehen die zu dieser Stelle, wo sie begraben ist, machen, gucken und sehen, die Schwester ist ermordet, die graben es aus und sehen, neben ihr ist ein Kind, ist auch ermordet. Dann gehen sie hin, packen den Mönch, sagen, was bist du für einer, wir werden dich und schlagen ihn und machen, nehmen ihn mit zum Gericht, werfen ihn in den Kerker, ja, und sagen, wir werden dich hängen, wir werden dich steinigen, wir werden das, was hast du mit unserer Ding gemacht, ja, bringen ihn dahin. Und jetzt ist er im Kerker. Und sagt, oh mein Gott, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich machen? Ja, die kommen gleich und so. Dann kommt der Shaitan zu ihm, sagt er, kein Problem. Ja, ich regel das für dich. Shaitan kommt immer so. Er sagt, kein Problem, ich regel das für dich. Ich mach, dass die Leute alle von dir ablassen und dass du deinen Status wieder kriegst. Sagt er, wie willst du das machen? Sagt er, ich mach das, kein Problem, aber knie dich vor mir nieder, wirf dich vor mir nieder. Ja? Der sagt, nein, niemals mache ich das. Niemals mache ich das. Er sagt, guck mal, die kommen näher. Und die Leute kommen und die sind aufgebracht. Weil alle haben es erfahren, was dieser angebliche, gute, rechtschaffene Mann hat so und so gemacht. Und die kommen immer näher, immer näher. Und er sagt, wirf dich nieder von mir. Ich werde dich retten. Er sagt, niemals werde ich mich nieder. Er sagt, wirf dich nieder oder sie werden dich töten. Ich kann dich retten von ihr. Ich kann dich von ihr wegbringen. Wirf dich nur nieder. Ist doch nur eine Niederwerfung. Ist doch kein Problem. Eine Niederwerfung. Wirf dich nieder. Sagt niemand. Und die Leute kommen näher. Und die kommen näher. Und die sind schon am Gefängnis. Ja? Die sind schon am Reinkommen. Und die haben ihn gepackt. Ja? Und die wollen schon geben rechts und links und so. Er sagt, wirf dich jetzt nieder. Und dann wirft er sich nieder. Ja? Er wirft sich nieder zum Shaitan. Und in diesem Moment kommt der Todesengel und nimmt seine Seele. Womit ist er gestorben? Mit Schirk. Womit hat es angefangen? Ja? Er war gottesfürchtig. Er war rechtschaffen. Ja? Aber er hat die Tür zur Fitna nicht zugemacht. Die Tür zu Schirk nicht zugemacht. Die Tür. Guck mal, von wo der Shaitan gekommen ist. Ja? Wäre er nur vielleicht mit Sinna gestorben, vielleicht nur damit gestorben, dann hätte ihm vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala verziehen. Weil er hat noch La ilaha illallah gehabt. Das ist deine Rettung vom Höllenfeuer. Aber dadurch, dass er im letzten Sekunde noch Schirk gemacht hat und La ilaha illallah verlassen hat, so hat er sein Jenseits für immer und ewig verloren. Ja? Und das ist Sehr wichtig, liebe Geschwister. Solange ihr La ilaha illallah habt und daran festhaltet und Ikhlas in dieser Sache habt, aufrichtig seid, eure Taten nur für Allah alleine macht, auch wenn ihr sündigt, auch wenn es große Sünden sind, aber ihr tut Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellen, dann ist das eine Rettung aus dem Höllenfeuer. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, liebe Geschwister. Ja? Sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und es gibt den Hadith, wo Allah, sind 40 mal, wie ist das? Der letzte Hadith, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er sagt, wenn ein Diener Sünden macht, die von der Erde bis zum Himmel füllen, und er bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm das vergeben. Da kommt mein Diener zu mir mit Sünden so voll wie die Erde, ja, dann werde ich ihm das vergeben. Ja. Und er sagt, kommt mein Diener zu mir mit Sünden, so wie die Himmel und die Erde, alle zusammen. So viele Sünden kannst du gar nicht machen eigentlich. Ja, aber so viele Sünden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا. Und er hat mir nichts beigesellt. Das heißt, du hast noch La ilaha illallah. Du hast alles Mögliche, was es zu tun gibt, getan am Schlechten. Aber La ilaha illallah, du hast niemals Allah etwas beigesetzt. Er sagt, dann werde ich ihm das vergeben. Das ist ganz wichtig, diese La ilaha illallah, wie gewaltig das ist. Aber heutzutage, wir sind hochmütig geworden. Ja? Wir sind eingebildet geworden. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Tur, Vers 35 bis 36. Er sagt, oder denken sie, dass sie aus dem Nichts erschaffen sind, ja? Oder dass sie aus dem Nichts erschaffen, wurden, oder gar selbst sie die Schöpfer sind. Ja? Denken sie, sind einfach so aus Nichts, aus Zufall erschaffen. Oder denken sie selber, sie sind die Schöpfer, sie haben sich selbst erschaffen. Ja? Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Wahrlich, sie sind nicht davon überzeugt. Ja? So sind wir heute. Und so sind die Leute heute. Sie sind der Meinung, sie sind selber die Schöpfung. Sie sind selber der Schöpfer. Ja? Sie haben sich durch Zufall haben wir uns selber entwickelt. Sie sagen ja, zufällig, wir haben uns selber entwickelt. Da kam so ein Bakterium und dann ist das geworden, Wasser, und dann haben wir uns entwickelt, Beine und dies. Ja? Aus dem Nichts bist du einfach so gekommen, oder sogar du hast dich selber erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das, ja, dass wir heute so sind, subhanallah. Und die Mushrikin damals, zur Zeit vom Propheten, haben das nicht getan, sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute vorher haben das nicht getan. Das ist unsere neue Generation, die heute so etwas behauptet. Ja? Und wenn du zu den Mushrikin damals gesagt hättest, ja? Wenn du zu ihnen gesagt hättest, وَلَا إِنْسَ أَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, sag, wenn du sie gefragt hättest, oder wenn du sie fragen würdest, wer hat euch erschaffen? Oder wer hat sie erschaffen? Wer hat euch erschaffen? Wenn du sie fragst, wer hat euch erschaffen? Ha? Dann sagen sie Allah. Die Mushrikin damals, die gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gekämpft haben. Wenn du sie fragst, wer hat dich erschaffen? Wer hat euch erschaffen? Die sagen Allah. Wer gibt euch Versorgung? Allah. Ha? Wer lässt leben und sterben? Allah. Ha? Die wurden das damals gesagt, aber wir heute? Ja, wir heute, alles Zufall. Alles Zufall. Geht von alleine, automatisch, irgendwie, Natur, Mutter Erde, ja, Vater so, Tante, Onkel, weiß nicht, was für Sachen die bringen. Ja, sie haben den Tawhid verlassen und sie sind zu Schirk übergegangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagt der Sheikh weiter, وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. Das ist ganz wichtig. Er sagt, und die Angelegenheit oder das meiste, was im Koran um was es geht, ist um diese Asl, um diese Grundlage zu erklären. At-Tawhid und At-Shirk. Ja? Und diese wurde auf verschiedensartig oder auf vielseitige Arten erklärt, dass sogar der dümmste Mensch es versteht. Ja? Das sagt der Scheich. Er sagt, es wurde so erklärt, dass sogar der dümmste Mensch die Sache erklären kann. Ja? Wie wir vorhin gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, kann man das falsch verstehen, wenn Allah sagt, bete Allah alleine an und lass die Anbetung anderer Götter. Nur Allah alleine anbeten. Ha? Kann man das falsch verstehen? Wenn ich sage, nee, das bedeutet, ich soll einen Vermittler nehmen. Das bedeutet, ich muss zum Grab gehen und den Grab anbeten, damit er für mich Allah anbetet. Bedeutet das, dass ich sage, nee, es gibt zwei Götter. Allah meint damit, dass es drei Götter sind. Ha? In einem. So wie bei den Christen. Nein, Allah sagt, ein Gott. Bete ein Gott. Und lass die Anbetung falsche Götter. Kann man das falsch verstehen? Subhanallah. Das ist das. So sind die meisten Verse im Koran aufgebaut. Ja? Einfach und verständlich. Aber die Leute heute, die sagen, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Abdel Qadir, Ya Badawi, Ya Sheikh so und so, Ya Fulan. Die rufen andere neben Allah an. Ja? Die sagen, gib mir ein Kind. Gib mir Regen. Gib mir das. Die machen Schirk nicht nur in der Anbetung, sie machen Schirk in der Rububiyya, subhanallah. Subhanallah. Und diese Leute, die diese Sache machen, meisten Leute, sie sind Huffal. Ja, die können Koran auswendig. Und sie können am besten den Koran lesen. Mit Tajweed. Und die 10 Qira'at beherrschen sie super. Und es gibt keinen, der schöner und besser lesen kann als sie. Ja? Und trotzdem haben sie den Sinn vom Koran verfehlt. Ja? Das darüber nachdenken. Die Botschaft, At-Tawhid, die Warnung, Al-Shirk. Ja, sie konzentrieren sich nur auf Buchstaben, auf Wörter, es schön rüberzubringen. Aber vergessen, was der eigentliche Sinn dieser Sache ist. Und ich habe es vorhin angedeutet, Ibn al-Qayyim sagt, der komplette Koran, von Anfang bis Ende, besteht aus Tawhid. Von Anfang bis Ende besteht aus Tawhid. Wie? Er sagt, denn er ist entweder ein Aufruf zur Anbetung Allah alleine oder ein Schirk, oder das Verlassen von Schirk. Ja, oder das Verlassen von Schirk. Er sagt, entweder ist der Koran, entweder es kommt im Koran vor, dass Allah sagt, betet Allah alleine an und lasst Schirk. Er sagt, oder eine Erklärung des Lohnes für die Leute des Tawhid und die Strafe für die Leute des Schirk. Schau mal. Er sagt, entweder er sagt zu dir, bete Allah alleine an und unterlass Schirk. Oder Allah sagt im Koran dann, das ist die Belohnung für jemanden, der Allah alleine anbetet. Und das ist die Strafe für jemanden, der Allah hat das beigesagt. Geht wieder um Tawhid. Dann sagt Ibn al-Qayyim weiter, oder im Urteil in Halal und Haram. Ja? In Halal und Haram. Und das ist von den Rechten des Tawhid. Warum? Weil wenn eine Sache halal ist, dann ist das, machst du das für Allah subhanahu wa ta'ala, mit Tawhid. Und wenn es haram ist, ja, dann lässt du das, weil es so Schirk führen kann. Und dann sagt er, oh, da sind Geschichten über die vorausgegangenen Propheten und ihren Gemeinschaften, was ihnen passiert ist, ja, und was der Lohn für sie war, für die Leute von ihnen war für Tawhid und die Leute von ihnen war für Schirk. Ja. So denkt man drüber nach, schaut man die Geschichten an, die Geschichte von Nuh. Ja? Geht nur um Tawhid und Schirk. Geschichte von Idris, Geschichte von Yunus, Geschichte von Yusuf, Geschichte von Ibrahim, von Ismail, von Ishaq. Alle Geschichten von Ad und Thamud, ja, von Salih, sind alle Geschichten, drehen sich um eine Sache. Ja? Um Tawhid. Ja? Betet Allah allein an und dann lasst die Anbetung falsche Götter. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, dass der komplette Koran über diese Angelegenheit geht, aus Tawhid besteht. Tawhid und Schirk. Subhanallah. Und das ist eine schöne Aussage, subhanallah. Denn wenn man darüber nachdenkt, dann erkennt man diese Sache, inshallah. Aber trotzdem gibt es Leute auf der Erde, die den Koran lesen und sie sagen, La ilaha illallah, und sie verstehen nicht, weil nichts aus ihrem Mund kommt außer Worte. Und wenn du sie fragst, was bedeutet La ilaha illallah, dann sagen sie, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, der andere sagt das, ich sage das auch. Ha? Ich habe gehört, mein Vater sagt das, ich sage das auch. Ich habe gehört, meine Mutter sagt das, ich sage das auch. Wie kannst du eine Sache sagen und du weißt nicht, was es bedeutet? Vielleicht ist es eine Beleidigung. Vielleicht beschimpfst du jemanden damit. Ja, stell dir vor, dein Freund kommt zu dir und sagt zu dir irgendwas auf Russisch, Italienisch, Spanisch und du verstehst nicht was. Und sagst ihm, sag das. Und du gehst und du sagst den Leuten die ganze Zeit so. Ja? Bis du einen triffst, dann sagst du dir, hey, warum beleidigst du mich? Und der wusste ich nicht. Dann sagt er zu dir, wie kannst du etwas sagen, was du nicht weißt? Ja, wie können wir heute etwas sagen, und wir wissen nicht, was es bedeutet? Subhanallah. Subhanallah. Dann sagt der Sheikh weiter, um abschließend zu kommen. Und dann ist das passiert, was vielen Gemeinschaften davor passiert ist. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Er sagt, dann ist der Shaitan gekommen und hat ihnen gezeigt, dass Ikhlas oder dass es Tauhid ist, die Gelehrten nicht minderwertig zu machen oder ich übersetze das wörtlich, die Rechtschaffenen nicht zu vermindern und ihre Rechte zu verkürzen. Ja? Also die Leute sagen, der Sheikh kann so und so machen. Ja, der Sheikh kann weiß das Verborgene. Der Sheikh kann mich heilen. Der Sheikh macht so und so. Ja? Und wenn du zu ihm sagst, ja, was machst du da? Was sagst du da? Wie kannst du so etwas behaupten? Das sind Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Dann sagen sie, du hast kein Ikhlas. Ja? Du machst nicht Tawhid richtig sozusagen. Wie kannst du die Gelehrten herabsetzen und Allah hat sie hochgemacht? Ha? Wie kannst du von ihren Rechten wegnehmen und Allah hat ihnen die Rechte gegeben? Glaubst du nicht an die Awliya Allah? Ha? Allah nahegestellten? Glaubst du das nicht? Verleugnest du die? Dann sagen wir zu ihnen, nein. Wir ehren sie. Wir respektieren sie. Ha? Wir heben sie hoch. Und wir folgen ihnen. Aber Rechte, die nur Allah gehören, geben wir nur Allah und niemand anders. Die Rechte, die nur Allah zustehen, die geben wir nur Allah. Egal wie rechtschaffen dieser Mann ist, die geben wir ihm nicht. Die geben wir nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Dann sagt er weiter, وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ فِي سُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ. Er sagt, und er hat ihnen dann Schirk so gezeigt, er hat es sozusagen versteckt, er hat Schirk versteckt in die Liebe der Rechtschaffenen und denjenigen, die ihnen folgen. Er hat die Schirk in die Liebe sozusagen versteckt. Der Satan hat es ihnen ausgeschmückt und gesagt, guck mal, wenn du diesen Sheikh liebst, ja, dann liebst du auch Allah und Allah liebt dich auch. Und dieser Prediger, der ruft zu Schirk. Dieser Sheikh, angeblicher Sheikh, der ruft zu Schirk. Und wie viele Bücher haben wir gesehen, die über Schirk sprechen? Ja? Und die Leute haben gesagt, das ist Tawhid. Das ist Ikhlas, das ist gut. Das ist gut für Allah. Ja? Und diese Bücher handeln über Schirk. Die handeln über, wie man Allahs Gesetze brechen kann. Ja? Und die Leute, das sind Muslime, meine lieben Brüder. Das sind Muslime, worüber wir sprechen. Muslimische Brüche, muslimische Prediger. Ja, der Shaitan ist zu ihm gekommen, hat das schön gemacht. Ja, und hat dann unter den Leuten, wir kennen das, hat dann unter den Leuten gemacht, wenn du den nicht liebst, dann bist du kein Mu'min, bist kein Gläubiger. Wenn du keinen Sheikh hast, dann du bist kein Muslim. Ja, du musst sie ehren und respektieren. Und wenn du Allah bitten willst, darfst du nicht Allah direkt bitten, du musst erst den Sheikh fragen und dann der Sheikh fragt für dich. Also die sagen dann, ja, wie kannst du, guck mal, heute, wenn du zum Bundeskanzlerin willst, ja, wenn du zum König willst, wenn du so und da willst, dann kannst du auch nicht direkt hingehen und fragen, kannst du auch nicht einfach anrufen. Ja, König mal anrufen, ja, hallo, ich will das. Dann musst du über so 50 Wege gehen. Ja, Allah ist uns wichtiger als dieser König oder diese Königin. Ja, wie können wir direkt zu ihm gehen? Das stimmt so nicht. Allah braucht keinen Vermittler. Ja, du betest Allah direkt an, alleine an. Das ist, worum es hier geht. Das ist, wie sie uns unsere Augen verdreht haben. Das ist, wie sie uns beeinflussen wollen. Ha? Und die sagen, ja, ihr macht unsere Gelehrten nur schlecht. Ha? Ihr macht nur unsere Gelehrten schlecht. Ihr habt keinen Respekt. Ihr habt keine Ehre gegenüber ihnen. Ihr guckt mal, wie ihr über sie redet. Nein, wir geben ihnen ihre Rechte, aber nicht die Rechte von Allah subhanahu wa ta'ala geben wir ihnen. Ja? Denn wir folgen ihnen, wenn sie etwas Gutes sagen. Und wir hören auf sie, wenn sie etwas Gutes sagen. Aber es gibt keine Befolgung der Schöpfung, wenn es zum Ungehorsam des Schöpfers führt. Es gibt kein Gehorsam zur Schöpfung, wenn es zum Ungehorsam des Schöpfers führt. Das ist wichtig zu verstehen, liebe Brüder. Das war die erste Grundlage, worum wir gesprochen haben. Ikhlas, ja, Ikhlas ist Tawhid, ja, und das wurde im Koran erklärt, so wie Schirk erklärt wurde, was das ist. Ja, und dass wir heutzutage leider viele in die Irre gegangen sind und der Shaitan unsere Augen geschmückt hat mit diesen Angelegenheiten und der Shaitan es verdreht hat und gezeigt hat, dass die Beigesungen Allahs, dass er sie versteckt hat in die Liebe zu den Rechtschaffenen. Ja, dass er, so wie er es zur Zeit von Nuh a.s. gemacht hat, als sie gestorben sind. Ja, diese fünf Rechtschaffenen gekommen ist, guck mal, mache ich euch eine Götze und so weiter. Das inshallah später mehr. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.